Nach einer Weile folgte ihm Sonja mit dem Licht, stellte es hin und blieb vor ihm stehen, vollkommen verwirrt, in unsagbarer Erregung und sichtlich erschrocken durch seinen unerwarteten Besuch. Plötzlich schoss das Blut in ihr bleiches Gesicht und sogar Tränen traten in ihre Augen. Es war ihr sowohl übel als auch peinlich und zugleich süß zumute. Raskolnikow wandte sich schnell von ihr ab und setzte sich auf einen Stuhl neben den Tisch. Er fand Zeit, einen flüchtigen Blick auf das Zimmer zu werfen. Es war ein großes Zimmer, aber sehr niedrig, das einzige Zimmer, das die Kapanaumows vermieteten. In der Wand links war eine verriegelte Tür, die zu ihnen führte. Auf der entgegengesetzten Seite in der Wand rechts befand sich noch eine Tür, die zugenagelt war. Hinter ihr war eine andere Wohnung unter einer anderen Nummer. Sonjas Zimmer glich beinahe einer Scheune. Es hatte die Form eines äußerst unregelmäßigen Vierecks und das verlieh ihm einen unförmigen Eindruck. Die eine Wand, mit drei Fenstern, die auf den Kanal hinausgingen, durchschnitt das Zimmer schräg, fast diagonal, wodurch die eine Ecke sehr spitz war und irgendwohin in die Tiefe verlief, so dass man sie bei schwacher Beleuchtung nicht einmal richtig erkennen konnte. Dafür war die andere Ecke unförmig stumpf. In diesem ganzen Zimmer befanden sich fast keine Möbel. In der Ecke rechts war ein Bett, daneben näher an der Tür ein Stuhl. An derselben Wand, wo das Bett war, standen an der Tür zur fremden Wohnung ein einfacher Tisch, bedeckt mit einem blauen Tischtuch, und daneben zwei geflochtene Stühle. An der entgegengesetzten Wand, in der Nähe der spitzen Ecke, befand sich eine kleine Kommode aus einfachem Holz, die in diesem leeren Raum wie verloren wirkte. Das war das ganze Mobiliar. Die gelblichen, abgenutzten und beschmutzten Tapeten waren in allen Ecken ganz schwarz geworden. Im Winter musste es hier offenbar feucht und muffig sein. Die Armut war überall zu sehen, nicht einmal am Bett waren Gardinen angebracht. Sonja blickte schweigend ihren Besucher an, der so aufmerksam und ungeniert ihr Zimmer betrachtete, und begann schließlich sogar zu zittern vor Angst, als stände sie vor einem Richter, der über ihr Schicksal entscheiden sollte. »Ich komme spät. Es ist wohl schon 11 Uhr«, fragte er sie, noch immer ohne sie anzusehen. »Ja«, murmelte Sonja. »Ach ja, es ist schon 11«, beeilte sie sich plötzlich zu sagen, als wäre das der einzige Ausweg für sie. »Vorhin hat bei dem Hauswirt die Uhr geschlagen und ich habe es selbst gehört.«